Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 110. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Für die heutige Folge verblieb nur eine verhältnismäßig kurze Textpassage bis zum Ende des Kapitels. Da meine Gäste ihre Abschnitte nach Möglichkeit selbst bestimmen können, die einzelnen Ausgaben teils kurz, teils aber auch ziemlich langfristig vorproduziert werden bzw. wurden, ergibt sich durch diese chronologischen Krümmungen eine gewisse Eigendynamik hinsichtlich der Übergänge, die aber dank eines überaus geschickt gefassten Sendungskonzeptes ebenso wie alle anderen Unwägbarkeiten des Radiomachens mühelos aufgefangen und inhaltlich abgedeckt werden. Glücklicherweise bedeutet freies Radio unter anderem auch eine Chance für freie Formate. Nächstens werden wir uns also mit Anlauf in die Schlussrunde stürzen, denn das zweite Kapitel des fünften Buches ist zugleich auch das letzte des gesamten Werkes. Diese Zäsur scheint mir wert, nicht verschliffen, sondern durch einen Sendungsbeginn gewürdigt zu werden. Außerdem ist der Text diesmal einigermaßen komplex, so dass sich zweimaliges Hören durchaus empfiehlt. Die MP3-Player bewährte Laufkundschaft kann also zwischen kurzer Route mit einmaligem oder langer Route mit zweimaligem Hören wählen. Als Sendungsgast darf ich diesmal Doris Meyer begrüßen. Der letzte Byzantiner. Es ist kein Zufall, dass Dostojewski an der Epilepsie litt, die schon die Griechen als heilige Krankheit bezeichneten, und dass seine Totenmaske eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Kopf des Sokrates aufweist. Beide waren nämlich latente Verbrecher, die sich zu Heiligen emporgeläutert haben. Und seine Krankheit war es, die ihn zum Seher gemacht hat. Die irdische Erscheinungsform, in der das Genie aufzutreten pflegt, jene paradoxe Synthese aus höchstgespannter Zerebralität und pathologischer Reizempfindlichkeit aus Lebensunfähigkeit und Überlebensgröße hat in ihm ihre fesselndste und gewagteste Ausprägung gefunden. Er verbindet eine nachtwandlerische Dämonie der Intuition, die hart an den Rand des Irreseins gelangt, mit einer spalterischen Hirndialektik von höchster Wachheit und Kälte, Scheidekraft und Logizität. Und dazu tritt eine Zartheit und Wucht des Sittlichkeitsempfindens, die in der modernen Welt einzig dasteht. Man muss bis auf Pascal, ja vielleicht bis ins Mittelalter zurückgehen, um Ähnliches zu finden. Bei keinem Dichter hat man in so hohem Maße den Eindruck des Mediums, das in rätselhafter Trance schreibt. Man möchte glauben, seine Bücher seien ihm, wie den Heiligen der Legenden, von unsichtbaren Engeln diktiert worden. Und doch hat sich in seine Schriften sehr oft auch allzu Menschliches gemischt. Er war nicht frei von dem religiösen und politischen Zelotismus seines Volkes. Er erklärt immer wieder, die orthodoxe Kirche sei die einzige wahre und Russland habe ein göttliches Anrecht auf Konstantinopel. Diese Widersprüche lösen sich aber, wenn man sich entschließt, in ihm den letzten großen Byzantiner zu erblicken, die jüngste Form, in der der Geist Ostroms Fleisch geworden ist, jenes ewigen Ostroms, das wir nicht zu verstehen, bestenfalls zu erahnen vermögen. Er ist die Völkerwanderung noch einmal, den Begriff geistig genommen, das Chaos, aus dem das Licht bricht, der große Feind und Versucher ist auch für ihn Westrom, nämlich ganz Europa. Sein Russentum ist wie die griechische Kaiseridee, gleichzeitig kosmopolitisch und nationalistisch, imperialistisch und theokratisch, konservativ und minimierend, demütig und erwählungsstolz. Wie in der byzantinischen Scholastik mischen sich bei ihm Urchristentum und spitzfindige Theologie. Er hasst die Welt der Stadt vielleicht noch tiefer und glühender als Tolstoi, aber er bleibt im Unterschied zu diesem auch in seinem Hass noch Byzantiner, nämlich Weltstädter. Deshalb ist bei ihm zum ersten Mal in der russischen Dichtung die poetische Form der Kolportage-Roman. Die Werke Tolstois unter anderem nannt er gutsherrliche Literatur. Seine Kunst ist komplex, spät, gespenstisch, katakombisch und erinnert auch in der Form wiederum an Byzanz, in ihrer düster glühenden Mosaikpracht, ihrem bleichen, hieratischen Figurengewimmel, ihren Mangel an Ambiente, an Luftperspektive, an jeglicher Landschaft. Seine Figuren stehen geheimnisvoll im Leeren und statt sich der Betrachtung anzubieten, verfolgen sie vielmehr ihrerseits mit quälendem Forscherblick den Betrachter. Und wie jene absinkende Welt ist auch Dostojewski von den Vorschauern eines großen Untergangs geschüttelt. Er ist die ungeheure Posaune eines Endes und eines finsteren, unfassbaren Neuen. Dieses Neue aber, das sein Prophetenauge erblickt, ist der Antichrist. Und der Antichrist ist die Revolution. Seine Bücher sind Apokalypsen und fünfte Evangelien. Die Rechtfertigung des Bösen. In den Brüdern Karamasow sagt Sosima, in Wahrheit ist jeder an allem schuld, nur wissen es die Menschen nicht. Wüssten sie es aber, so hätten wir gleich das Paradies auf Erden. Hier berührt sich Dostojewski mit den tiefsten Lehren der Gnostiker. Einer ihrer größten, Markion, lehrte, der Mensch müsse von allem Natürlichen erlöst werden, von allem, was er ist und was ihn umgibt, von der Welt, von dem Gesetz, von der Sünde, von dem eigenen Ich und auch von der Gerechtigkeit. Dies ist zutiefst evangelisch gedacht und so meinte es auch Dostojewski. Der Heiland hat die Ehebrecherin, die müßige Maria, die sündige Magdalena, die unreine Samariterin zu seinen Lieblingen erhoben. Hier ist der Hauptgrund, warum Dostojewski sich so zu den Verbrechern hingezogen fühlte, sie als Gestalter liebte, sogar mehr liebte als die anderen. Seine großartige Auffassung war, dass der Verbrecher Gott näher steht, weil er einen größeren Teil der menschlichen Gesamtschuld auf sich genommen hat. Und das heißt, einen größeren Teil der Sühne, denn Schuld und Sühne sind für Dostojewski untrennbar. Nur zwei Hälften desselben überzeitlichen Ereignisses. In der einzigartigen Rechtfertigungslehre Dostojewskis ist also das Verbrechen eine Art Opfer und das Böse sozusagen nur eine Dimension des Guten. Die gemeinsame Wurzel beider aber ist die christliche Freiheit, die Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse, die christliche Erkenntnis. Diese ist das höchste Geschenk der göttlichen Gnade und das sicherste Unterpfand der Erlösung. Denn das Gute kann nur erkennen, wer auch das Böse erkannt hat. In der Existenz des Bösen liegt die Gewissheit des Guten. In der christlichen Freiheit ruht die wahre Theodizee. Der Entschleierer. Neben Dostojewski, der eine Stimme aus dem Zwischenreich ist, worin die Geister von Gott zu Mensch die Brücke bauen, wirkt Tolstoi nur wie ein großer Künstler, der die Erde reiner und schöner gemacht hat. Als solcher aber hat er die höchste Vollendung erreicht, die Kunst der Kunstlosigkeit. Es findet sich im fünften Teil der Anna Karenina eine Stelle über den Maler Michailow, die seltsam an Tolstois eigene Schaffen erinnert. Oft schon hatte er das Wort Technik gehört und durchaus nicht begriffen, was eigentlich darunter zu verstehen sei. Er wusste, dass man mit diesem Worte die mechanische Fertigkeit des Malens und Zeichnens meinte, die vollständig unabhängig sei vom Inhalt. Oft schon hat er bemerkt, dass man die Technik dem inneren Werte gegenüberstellte, gerade als ob es möglich wäre, das gut zu malen, was schlecht ist. Er wusste wohl, dass viel Aufmerksamkeit und Vorsicht erforderlich sei, um ein Gemälde nicht zu schädigen, wenn man von ihm die Hüllen abnahm. Aber eine Kunst des Malens, eine Technik, die gab es dabei nicht. Hätte sich einem kleinen Kinde oder seiner Köchin das geoffenbart, was er sah, dann würden sie auch das herauszuschälen verstanden haben, was sie sahen. Aber selbst der erfahrenste und geschickteste Beherrscher der Maltechnik wäre allein mit der mechanischen Fertigkeit nicht imstande gewesen, etwas zu malen, wenn sich ihm nicht vorher die Summe des Inhalts geoffenbart hätte. Dann aber wusste er auch, dass, wenn man schon einmal von der Technik sprach, er ihretwegen nicht gerühmt werden konnte. Von dieser Art ist die Kunst Tolstois. Er nimmt die Hüllen ab. Das Gemälde ist längst da, aber niemand kann es sehen. Der Künstler kommt und entschleiert es. Das ist alles, was er dazu tut. Seine ganze Leistung besteht darin, die Dinge so sehen zu lassen, wie sie fast niemand sieht, nämlich so, wie sie sind. Es gibt Schilderer, die sofort langweilig werden, wenn sie sich nur ein bisschen expandieren, und es gibt Seelenmaler, die überhaupt erst bei der Breite anfangen. Unter diese gehört Tolstoi. Nicht, als ob er redselig wäre. Er sagt niemals etwas Entbehrliches und wiederholt sich nur dort, wo es ein Mangel an realistisch wäre, sich nicht zu wiederholen. Die Ereignisse, die er schildert, sind eigentlich ziemlich sekundär. Seine Romane sind ungeheure Magazine von Beobachtungen, die sich Selbstzweck sind. Sie sind nicht etwa ein Extrakt des Lebens, sondern im Gegenteil eine Erweiterung und genauere Ausführung des Lebens. Keine der Personen, die er schildert, hätte mit Bewusstsein so viel erlebt wie der Dichter, der bloß zusieht. Die Menschen leben viel schneller, als Tolstoi dichtet, weil sie eben keine Dichter sind. Gerade das Allerunmerklichste und Verdeckteste fängt er auf. Dinge, die kein anderer Zuschauer beachten würde. Dinge, von denen die Personen, die er beschreibt, selber nichts wissen. Die Schärfe und Genauigkeit der Beobachtung ist so groß, dass sie bisweilen fast wie Ironie wirkt. Von Wronski zum Beispiel, dem späteren Liebhaber der Anna Karenina, wird einmal gesagt, eine neue Empfindung von Rührung und Liebe ergriff ihn. Das beseligende Gefühl einer Reinheit und Frische, zum Teil dadurch entstanden, dass er den ganzen Abend hindurch nicht geraucht hatte. Einmal kommen Wronski Tränen. Dies wird so beschrieben. Auch er empfand, dass sich etwas in seiner Kehle nach oben hob und dass er ein eigentümliches Gefühl in der Nase hatte. Die erschütterndste Szene des ganzen Romans ist jene, in der Anna von den Ärzten aufgegeben, ihren Gatten und ihren Liebhaber an ihr Bett ruft, um sie zu versöhnen. Es gelingt ihr, und alle drei empfinden, dass sie in diesem Augenblicke einer höheren Gemeinschaft angehören, in der alle Menschen durch das Band der verzeihenden Liebe geeinigt sind. Diese Szene schließt folgendermaßen. Sie sagte, Gott sei Dank, Gott sei Dank, jetzt ist alles bereit. Die Füße nur noch ein klein wenig mehr strecken. So, so ist es schön. Wie diese Blumen doch geschmacklos gemacht sind, so ganz unähnlich dem Veilchen, fuhr sie fort, auf die Tapete weisend. Mein Gott, wann wird es vorüber sein? Tolstoi hat sicher niemals daran gedacht, die Menschen und ihre Regungen in jenem Zwielicht zu zeigen, das Shaw, Wedekind oder Altenberg anwenden. Aber es ist belehrend zu sehen, dass dieses Zwielicht vollkommen unvermeidlich ist, sobald eine Kunst unter dem Prinzip der Wahrhaftigkeit steht. Belehrend ist überhaupt vielleicht die passendste Bezeichnung für Tolstois Romane. Sie lehren uns eine Menge von Kenntnissen, die neu und fremd sind, und unterweisen uns gewissermaßen in den Elementen des mikroskopischen Sehens. Und doch hat Tolstoi eines Tages seine eigene große Kunst zu hassen begonnen. Wie kam das? Der Hass des Künstlers. Der Grundinstinkt des Menschen ist Herrschsucht. Er will herrschen über Totes und Lebendiges, Körper und Seelen, Zukunft und Vergangenheit. Alle die vielfältigen Tätigkeiten, denen er sich hingibt, zielen dahin. Die Herrschsucht ist die geheime Kraft, die ihn über die Grenzen seiner tierischen Natur hinauswachsen ließ. Dieser Leidenschaft verdankt er die zunehmende Vergeistigung aller seiner Lebenstriebe. Aber Natur und Leben gehen ihren eigenen Weg nach außermenschlichen Gesetzen. Auf der einen Seite steht die stumpfe Materie mit ihren passiven und doch unüberwindlichen Widerständen. Auf der anderen Seite die Welt der Seele, unfassbar und fremd und unergründlich verwickelt. Und über alledem das Schicksal, jene den Ereignissen innewohnende Richtkraft, die niemals nach dem Menschen fragt. Alles entzieht sich ihm. Er ist umgeben von Schatten und Rätseln. Körperwelt und Geisterwelt stehen unter demselben Gesetz der Undurchdringlichkeit. Was tun? Herrschen ist seine wichtigste Lebensbedingung und es liegt in der Natur jedes Organismus, dass er sich seine Notwendigkeiten unter allen Umständen verschafft, mit Gewalt und, wenn diese versagt, mit List. Und so ersann sich auch der Mensch eine List, um seinen tiefsten Grundwillen zu befriedigen. Er erfand die Kunst. Die Wirklichkeit widerstand ihm. Die Welt der Körper war ihm zu hart und zu träge in ihrer massiven Unbeweglichkeit. Und die Welt der Seele war ihm zu luftig und wesenlos in ihrer problematischen Unfassbarkeit. Darum erwachte in ihm der Ruf, weg aus der starren Wirklichkeit, weg aus der Welt des Gegebenen. Er kam auf den ingeniösen Gedanken, jene unduldsamen, eigenwilligen Realitäten fahren zu lassen und sich über dieser Welt eine neue, eigene zu errichten. Diese neu geschaffene Welt war sein Besitz, seine unbeschränkte Herrscherdomäne. Er konnte sie ganz nach Willen formen und lenken. In diesem Reich seiner eigenen freien Schöpfung durfte er hoffen, endlich einmal vollkommener Tyrann zu sein. Die Kunst wurde die sublimste Form seines Willens zur Macht. Aber nun ereignet sich bisweilen im Künstler etwas Sonderbares. Etwas gibt es nämlich doch noch, das stärker ist als er. Eben jene gestaltete Macht, die dieses ganze Reich schuf und beherrscht. Seine Kunst ist mehr als er. Er ist ein hilfloser Einzelorganismus, ein Mensch wie andere auch. Sie aber ist eine furchtbare Naturkraft. Und er beginnt mit Schrecken zu erkennen, diese seltsame Fähigkeit des Gestaltens hat ihn nur noch abhängiger gemacht. Seine Geburten stehen da, losgelöst aus seinem Willen. Und er beginnt allmählich Missgunst und Hass gegen diese Kunst zu schöpfen und sie zu bekämpfen. Und wenn dann kluge Leute kommen und ihm sagen, das sei ein Widerspruch, denn mit der Kunst bekämpfe er sich selbst und den ganzen Sinn seines Lebens, so könnte er diesen erwidern. Freilich hasse ich die Kunst, denn ich bin ja ein Künstler. Ihr anderen dürft sie lieben und bewundern, aber ich muss sie verwünschen. Für euch ist sie eine Anregung, aber für mich ist sie ein Verhängnis. Ich wollte durch sie zur Herrschaft und Freiheit gelangen, aber gerade sie ist es, die mich völlig unfrei gemacht hat. Sie ist der Übertyrann in mir. Sie ist allmählich, ohne dass ich es merkte, über mich hinausgewachsen und zu einem mächtigen, schrecklichen Wesen angeschwollen, das mir fremd und feindlich ist. Ich wollte Gebilde formen nach meinen Wünschen und Idealen, nach meiner freien Herrscherlaune. Aber meine Kunst hat niemals nach meinen Wünschen und Launen gefragt. Die Menschen, die in meinen Dichtungen aus- und eingehen, sind nicht die Geschöpfe meines Willens. Ich wollte eine Welt der Schönheit schaffen, und vor mir wuchs eine Welt der Wahrheit. Ich wollte eine Welt des Glücks aufbauen und es erhob sich eine Welt der Verdammnis. Meine Gestalten waren mir nicht mehr untertan. Sie waren niemals meine willfährigen Kreaturen. Sie standen da als ihre eigenen Gesetzgeber, mit selbstherrlichen Lebenskräften begabt, und sie erschreckten mich, denn so habe ich sie nicht gewollt. Und darum schleudere ich meinen Fluch auf die Kunst. Sie ist der Erbfeind meines Lebens. Sie hat sich über mich gesetzt und mich beraubt, zerstört, in zwei Hälften gespalten. Sie ist der Unmensch in mir. Menschlich ist die Lüge, aber meine Kunst will Wahrheit und immer wieder die Wahrheit. Menschlich ist der Glaube, aber meine Kunst bringt den Zweifel. Menschlich ist die Blindheit, aber meine Kunst ist die Kraft des Sehens. Ich habe nicht gewusst, dass die Gabe des Sehens etwas so Furchtbares ist. Überall bohrt der Künstler Gänge, gräbt er unterirdische Dinge ans Licht. An alles hämmert er mit seinen Zweifeln. Er fragt, ist die Größe denn auch wirklich groß? Ist die Güte denn auch wirklich gut? Ist das Schöne schön, das Wahre wahr? Warum hat er, nur er, diese furchtbare Mission? Er ist schließlich ein Mensch wie die anderen, mit dem Trieb zum Glauben, glauben wollen. Wozu wurde ihm dieses schreckliche Amt des Sehens, Sehenmüssens gegeben? Ich kann nicht finden, dass der Künstler Grund hat, die Kunst zu lieben. Viel lieber wäre ich ein einfacher Bauer geworden, der alles gleich groß und gut und gleich wahr und schön findet. Ich will noch schnell versuchen, einer zu werden. Aber ich fürchte, es ist zu spät. Meinen Hass aber behalte ich. Wer sonst wohl sollte die Kunst so tief hassen können, hassen müssen wie wir Künstler? Ihr Halbkünstler doch nicht, ihr Liebhaber und Zufallskünstler. Ihr dürft sie lieben, denn ihr habt ja niemals an ihr gelitten. Aber darum gehört sie auch nicht zu euch. Denn nur die Dinge, an denen wir am tiefsten leiden, nur die gehören zu uns. Liebe Doris, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Ich bedanke mich auch. Es hat die Arbeit an diesem Text irrsinnig viel Spaß bereitet, also sofern so ein schwieriger Inhalt halt Spaß bereiten kann. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, aber das ist so weitläufig, dass das eigentlich zu lange wäre und zu kompliziert zu erklären. War also nicht deine erste Begegnung mit einem Text von ihm? Nein, das nicht. Aber ich bin auf ihn über jemand anderen gekommen und ich weiß jetzt nicht einmal mehr genau, wann und wie das war. Aber das war noch zu Zeiten, als ich im Reinhardt-Seminar gewesen bin, also Ewigkeiten her. Du hast es schon kurz angesprochen. Du warst im Reinhardt-Seminar, du bist vielfach künstlerisch tätig, du warst lange Zeit Schauspielerin, hast auch Regie gemacht, meines Wissens, hast Romane geschrieben und Kinderbücher. Wie hat dir dieses Bild des Künstlers, des Ringens mit seinem Kunstwerk, das Friedell da zeichnet, gefallen? Also das hat mich sehr betroffen gemacht, weil es wirklich für mich auch eine Wahrheit ist. Also das zu lesen, ist eher auch aus meiner Seele herausgeplätschert und hat mich zutiefst berührt. Also du siehst es auch so? Ja, schon irgendwie. Es gibt so Punkte. Im Moment quäle ich mich unter Anführungszeichen mit meinem sechsten Roman. Und was er da voll auf den Punkt bringt und was man in der Zeit, in der man schreibt, dann gefühlsmäßig so miterlebt. Dieser Hass teilweise auf die Figuren, wenn diese einem über den Kopf wachsen. Und ja, es ist so, wie er das auf den Punkt gebracht geschrieben hat. Also ein Kampf. Ja. Du bist auch mit einem Schriftsteller, Autor verheiratet. Erlebt er das auch so, der Bernhard Schärfel? Ja, ich denke schon. Weil man spricht ja dann nicht unbedingt so darüber, sondern es sind dann oft Gesichtsausdrücke oder Stimmungen, Launen. Und dann denke ich mir, oh, jetzt ist wieder so weit. Ich kenne das von mir und wir sind schon so lange zusammen, dass ich dann genau merke, Naja, jetzt ist er in dieser und jener Phase seines Schaffens. Bist du eine disziplinierte Arbeiterin? Setzt du dich hin und sagst, ich schreibe jetzt, wenn ich schreibe, täglich mein Pensum in der Zeit, egal ob mir was einfällt oder nicht? Oder machst du dich eher von deinen Launen abhängig? Also das ist ganz unterschiedlich. Ich versuche, diszipliniert zu sein, aber geht nicht wirklich. Aber schon, ich setze mir einen Zeitraum, wo ich sage, da muss ich dann so und so weit sein. Ich habe ein kleines Studio, in dem ich schreibe, aber ich bin zwar täglich dort, überarbeite dann vielleicht Texte oder schreibe etwas, aber so, dass ich sage, ich muss eine Seite schreiben, das ist nicht der Fall. Also du gönnst es dir, wenn dir gerade es nicht aus der Feder fließt, dass du sagst, okay, für heute haue ich den Hut drauf, geh also, auf den Achterl. So ungefähr, weil wenn ich mich dazu zwingen würde, wenn ich merke, da kommt wirklich nichts dabei heraus, dann zerreiße ich das am nächsten Tag so und so. Naja, aus diesem Grund lasse ich es dann. Es gibt auch Autoren, die sagen, okay, ich schreibe jeden Tag, als ob ich im Büro wäre und wenn es nichts ist, dann haue ich es einfach beinhart weg. Ja. Dem bin ich ja auch entflohen oder würde ich jederzeit entfliehen. Also dieses ich muss und ich mache und dieses Starre und dieses eingeteilt haben einer Arbeit, also das vertrage ich überhaupt nicht. Hast du einen Bezug zu dieser russischen Literatur, zu den Autoren, die der Friedel in seinem Text da bearbeitet hat? Ja, natürlich. Also ich habe in der Josefstadt gespielt. Was war das? Gorki. Der ganz unbekannte Gorki. Das ist schon so ewig lange her, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was das war. Das ist übrigens ein Berührungspunkt. Auch Friedel hat an der Josefstadt gespielt. Und zwar im Urensemble von Max Reinhardt. Ja, das wusste ich. Da bin ich aber auch über andere Wege draufgekommen. Wie kommst du zu deiner Inspiration oder sagen wir mal zu deinen Themen zunächst? Also irgendwie habe ich das Gefühl, es sucht sich ein Thema immer mich aus. Also ich stolper über ein Thema. Nicht ich suche danach, sondern ich sehe irgendetwas oder Begebenheiten. Ich bin auch jemand, der sehr gerne dann hin und wieder im Kaffeehaus schreibt und einfach die Leute beobachte. Und da fließt sicher dieses und jenes mit ein. Aber um wirklich dann zu sagen, jetzt schreibe ich 400 Seiten eines Romans, meines Romans, das ist dann natürlich nicht ausgiebig. Aber die Grundthemen passieren auch sehr oft aufgrund von Kleinigkeiten. Ich hatte einen Roman, da ging es nur um alte Leute, also so 75, 80-Jährige, die einfach voll drauf waren, was Technik anbelangt. In der heutigen Zeit Computer, Handy, alles. Und die eigentlich Hausbesetzer sind. Ich war in Berlin und habe dort die Knesebeckstraße kennengelernt und da war ein Haus. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen, war aber ein bisschen baufällig. Und da sind halt alte Leute immer raus und reingegangen. Ich war 10 Tage in Berlin und habe das immer beobachtet. Und dann habe ich gedacht, bah, da will ich da etwas einfach drüber schreiben. Und die müssen sie wehren gegen einen Immobilienhai. Das ist jetzt eine Fiktion oder ist das in Berlin die reale Situation gewesen? Das ist Fiktion. Aber dieses Haus gibt's in Berlin. Aber die Technikfreaks sind nicht da. Ich habe Technikfreaks tatsächlich kennengelernt über die Technische Universität Berlin. Weil das war dann auch eine Zusammenarbeit mit der TU Berlin. Und die haben irrsinnig viele Forschungsprojekte gehabt. Und da kam es dann zu diesem Roman, wo auf der oberen Hälfte mein Roman war. Und unten waren einfach technische Sachen und wie Leute damit umgehen und was da einfach alles passiert, was die selber erforscht haben. Also man kann das Buch so nehmen und in der Mitte auseinanderschneiden. Und dann ist eben oben mein Roman und unten das andere. Eine interessante Kooperation. Ja. Das Buch ist noch erhältlich? Das ist an und für sich erhältlich noch, aber sehr schwer. Na ganz leicht wollen wir es den Leuten ja nicht machen, aber vielleicht wollen wir ihnen verraten, wie es heißt. Knesebeckstraße oder einmal Kuba und zurück. Du hast gesagt 6 Romane. Einen davon kenne ich, 365. Ja. Wie heißen die anderen 4? Also der erste heißt Machalan, der zweite Fata Morgana, dazwischen, also kein Roman, aber ein Kinderbuch, das auch etwas ausgeufert ist mit knapp 100 Seiten, ist Schuschu und Gänseblümchen. Dann, ja bitte, nur meine Romane zusammenbekommen. Das kommt daher, dass ich gerade wirklich mitten in einer Arbeit stecke. Fällt mir jetzt nicht ein. Müsste ich schnell googeln. Würdest du über deine laufende Arbeit sprechen? Oder? Nein, das tue ich nie. Das verstehe ich gut. Das ist gerade, wenn es so im Wiggelwagel ist. Das heißt, du stehst noch am Anfang? Nein, ich bin eigentlich im Fertigwerden, aber das ist so, wie man sagt, man will nichts schreien oder... Wie ist das bei dir? Verbringst du da eine gewisse Periode mit Stoffsammlung und dann schreibst du ein Konzept oder schreibst du mal Skizzen? Also bei meinem ersten Roman habe ich über eineinhalb Jahre recherchiert, weil das doch in einer Zeit war, ja, die kannte ich von meiner Großmutter, aber es gab sehr wenig Stoff aus der Zeit. Es handelt ja im Burgenland zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da hat mir einfach die ganze Situation, wie da umgegangen wurde mit Juden und also im Burgenland selber, weil man kennt ja schon sehr viel, aber aus dem Burgenland kenne ich eben zu wenig. Und da habe ich wirklich noch mit Augenzeugen auch gesprochen. Und mir war das auch wichtig, das in einem Roman einzupacken und aufzuheben. Dass man Situationen vielleicht einmal anders beschaut und eben auch vielleicht einmal das vom Burgenland her besieht. Ist kaum Literatur zu kriegen. Außer man findet eben noch Augenzeugen und das habe ich damals halt noch. Du hast da familiäre Verbindungen? Ich bin Eisenstädterin, also Burgenländerin, in Eisenstadt geboren und bin dann mit 16 Jahren ins Rainer-Seminar gegangen. Und seitdem lebe ich in Wien, aber eben noch sehr starke Wurzeln in der Eisenstadt. Ein Freund von mir, der auch schon in dieser Sendereihe zu Gast war, René Michler, hat seinerzeit für das Projekt Österreich 2 für Hugo Portisch recherchiert, als Rechercheur mitgearbeitet und er hat gemeint, also damals im Burgenland das Lager Lackenbach haben alle abgestritten. Also er fand nicht eine einzige Person, die von diesem Lager überhaupt etwas gewusst haben wollte. Naja, aber ich glaube, das sind eben nicht nur die Burgenländer, aber es ist sicher sehr schwer zu recherchieren gewesen. Wie war das bei dir? Durch die familiären Verbindungen hast du es leichter gehabt, weil du schon genau gewusst hast, wen du was fragen kannst? Ja, und es ist ja jetzt, also im Vordergrund steht eben ein Waisenkind. Und ich habe nur so die Ränder davon, wollte ich dabei haben. Und das, was ich drüber schreibe, ist relativ wenig, aber das ist recherchiert. Und das war eigentlich nicht wirklich problematisch. Also bin Kobersdorf und rundherum dort mit Leuten gesprochen und ich wollte auch einfach so Situationen sehen, wie das halt war, das eingeschlagen worden, das Fenster einer Auslage und nächsten Tag hat halt die Frau Bürgermeister den Mantel an und die Juden sind halt auf einmal weg. Und ich wollte es einfach so aus einer natürlich eher naiveren Sicht des Kindes, das ja dann heranwächst zur jungen Frau, wollte ich das einmal besehen. Die Alltagssituation. Ja. Zurück nochmal zu Friedel. Hat dir dieser neuerliche Kontakt Lust gemacht, wieder zu Friedel zu greifen? Aber absolut, ja. Ja, ganz sicher. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Doris Mayer. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 29. August 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/friedel nachgehört werden.